بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد liebe Geschwister, die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 13 bis 21, in denen Allah subhanahu wa ta'ala folgendes sagt, und ich lese direkt wie gewohnt immer die deutsche Übersetzung. Dies sind Allahs Grenzen. Wenn nun Allah und seinen Gesandten gehorcht, den wird er in Gärten eingehen lassen, durchalt von Bächen, ewig darin zu bleiben, und das ist ein großartiger Erfolg. Wer sich aber Allah und seinem Gesandten widersetzt und seine Grenzen überschreitet, den lässt er in ein Feuer eingehen, ewig darin zu bleiben, und für ihn gibt es schmachvolle Strafe. Und diejenigen von euren Frauen, die das Abscheuliche begehen, bringt vier Zeugen von euch gegen sie. Wenn sie es bezeugen, dann haltet sie im Haus fest, bis der Tod sie abberuft oder Allah ihnen einen Ausweg schafft. Und die beiden von euch, die es begehen, züchtigt sie. Wenn sie dann bereuen und sich bessern, so lasst von ihnen ab. Gewiss, Allah ist Reue annehmend und barmherzig. Die Annahme der Reue obliegt Allah nur für diejenigen, die in Unwissenheit Böses tun und hierauf beizeiten bereuen. Deren Reue nimmt Allah an, und Allah ist allwissend und allweiser. Nicht aber ist die Annahme der Reue für diejenigen, die böse Taten begehen, bis dass, wenn sich bei einem von ihnen der Tod einstellt, er sagt, jetzt bereue ich. Und auch nicht für diejenigen, die als Ungläubige sterben. Für jene haben wir schmerzhafte Strafe bereitet. O, die ihr glaubt, es ist euch nicht erlaubt, Frauen wider ihren Willen zu erben, und drangsaliert sie nicht, um ihnen einen Teil von dem, was wir ihnen gegeben haben, zu nehmen, was ihr ihnen gegeben habt, zu nehmen, außer sie begehen etwas klar Abscheuliches. Und geht in rechtlicher Weise mit ihnen um. Wenn sie euch zuwider sind, so ist euch vielleicht etwas zuwider, während Allah viel Gutes in es hineinlegt. Und wenn ihr eine Gattin anstelle einer anderen austauschen wollt und ihr der einen von ihnen einen Qintar gegeben habt, dann nimmt nichts davon zurück. Wollt ihr es etwa durch Verleumdung und deutliche Sünde zurücknehmen? Wie könnt ihr es zurücknehmen, wo ihr doch zueinander eingegangen seid und sie mit euch ein festes Abkommen getroffen haben? Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns das gibt, was er durch die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam versprochen hat. Und zwar, dass jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einer der Häuser Allahs trifft, um Allahs Buch zu lesen und zu rezitieren und gegenseitig zu lehren, dann steigt auf sie die Ruhe von Allah herab und die Barmherzigkeit umhüllt sie und die Malaika, die Engel, umgeben sie und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt sie bei denjenigen, die bei ihm sind. Und ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns überliefert, dass es Engel gibt, die Allah subhanahu wa ta'ala dafür erschaffen hat, dass sie nur Sitzungen suchen, in denen Allahs gedacht wird. Wenn sie dann eine Sitzung gefunden haben, in der Allahs gedacht wird, dann rufen sie sich gegenseitig und sagen, kommt zu dem, was ihr gesucht hattet, und dann hüllen sie eben die Sitzenden in den Sitzungen, und Allah subhanahu wa ta'ala ist stolz auf diejenigen, die sich treffen, um seinetwegen sich treffen, und Allah subhanahu wa ta'ala vergibt ihnen ihr Sünden am Ende dieser Sitzung oder schon währenddessen. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er unsere Herzen so bringt, dass wir uns treffen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass wir uns treffen, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen und nicht treffen aufgrund irgendeines anderen Grundes. Und Alhamdulillah, diejenigen Brüder, die kommen, um Allahs Buch zu lesen und zu lernen, ihnen gratulieren wir. Und diejenigen, die nicht diese Absicht haben, bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihr ihre Herzen so leitet, dass sie diese Absicht dann haben. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns auch nicht nur Wissen gibt, so dass es gegen uns ein Argument ist am jüngsten Tag, sondern wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns dieses Wissen gibt, dass wir danach handeln und es auf bestmöglichste Art umsetzen und auch den Leuten mitteilen, soweit wir können, liebe Geschwister. Nachdem wir beim letzten Mal grob uns angeschaut haben, die Verse über die Erbgesetze, und zwar in den Versen beginnend von den Versen 7, endend beim Vers 12, hat Allah subhanahu wa ta'ala festgesetzt, und auch am Ende von Surat An-Nisa, im letzten Vers, hat Allah subhanahu wa ta'ala festgesetzt, wer was erbt. Und das ist das, was einem Menschen zusteht. und Allah subhanahu wa ta'ala hat klar gemacht, welche Pflichten vorausgehen. Und zwar, dass man, bevor man das Erbe verteilt, muss zuerst einmal müssen erstmal Schulden beglichen werden, und als zweites muss erstmal die Wasiyya ausgeführt werden des Toten. Und danach, was davon übrig bleibt, nach Gesetzen, die ausführlich beschrieben sind in den Büchern über Al-Fiqh, danach wird der Rest an die Erben verteilt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat am Ende dieser Verse, wie wir sehen können, im 11. Vers und auch im 12. Vers uns unmissverständlich mitgeteilt, zwei oder beziehungsweise drei seiner Eigenschaften. Die eine ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala alim ist, Allah ist allwissend. Allah subhanahu wa ta'ala weiß also, wer nach seinen Gesetzen handelt und wer an diese Gesetze glaubt. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist Hakim, ist allweise, er weiß, was wem zusteht und was das Beste für wen ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist Halim, wie er im 12. Vers gesagt hat, nachsichtig. Das heißt, er zieht nicht sofort den Sünder zur Rechenschaft, sondern gibt einem Zeit, auf das man bereut. Und das sind die also riesigen Vorteile. Wenn man Allahs Eigenschaften kennt, dann gewinnt man an Iman. Weil, was bedeutet es, an Allah subhanahu wa ta'ala zu glauben? Wenn wir an Allah glauben, das bedeutet, dass wir an das glauben, was er über sich selbst gesagt hat, an seinen Namen und Eigenschaften. Das ist, was wir von Allah subhanahu wa ta'ala selbst wissen. Ja? Und was sich daraus ergibt dann an seinen Gesetzen und das, was er offenbart hat und die Gesandten, die er geschickt hat. Und diese Gesetze, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, über die Gesetze, die übrigens in der Sunna ergänzt werden. Es gibt Dinge, die sind hier im Koran nicht erwähnt, sondern angesprochen. Andere Dinge sind in der Sunna erwähnt. Über diese Gesetze sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dies sind Allahs Grenzen. Das heißt, die Sachen im 13. Vers, dies sind Allahs Grenzen. Das heißt, diese Grenzen darf man nicht überschreiten. Das sind die Gesetze, die Allah gesetzt hat. Einer Ehefrau, dessen Ehemann stirbt, ihr steht zum Beispiel nur ein Achtel zu, wenn sie Kinder gehabt haben. Oder es steht ihr ein Viertel zu, wenn sie kein Kinder gehabt haben. Diese Gesetze, die Allah subhanahu wa ta'ala festgeschrieben hat, wer sie überschreitet, der ist Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber ungehorsam und verschlingt Vermögen zu Unrecht. Und wir haben gesagt, wenn man Vermögen zu Unrecht verschlingt, dann ist es so, als würde man in seinem Bauch Feuer verschlingen. Und genauso wird es Yawm al-Qiyamah sein. Die Strafe wird sein, dass man in seinem Bauch Feuer verschlingt. Und wir haben auch gesagt, es steht niemandem zu sagen, weil irgendein Richter mir zugeschrieben hat, dass ich zum Beispiel ein bestimmtes Erbe bekomme, heißt es noch lange nicht, dass es dein Erbe ist und dass du damit machen darfst, was du willst. Ja? Sondern du darfst davon nur das haben, was Allah subhanahu wa ta'ala dir davon gegeben hat. Ja? Und weil auch wenn aus Ungerechtigkeit ein Richter dir etwas zuschreibt, das heißt nicht, dass es dein Recht ist. Sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass er halt nur ein Mensch ist. Und dass wenn er zwischen zwei Personen richtet, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass er dann richtet, wenn er als Mensch richtet, ja, und Allah ihm nicht offenbart, dann richtet er als Mensch. Und wenn er dann richtet und wird gemäß dem richten, was die Menschen ihm sagen, an Argumenten, der eine sagt das, der andere sagt das, und am Ende der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Richter, ja, entscheidet. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ich dann einem von euch ein Recht zuspreche, was seinem Bruder eigentlich gehört, dann soll er es nicht nehmen, denn in Wirklichkeit spreche ich ihm dann nur einen Teil der Hölle zu. Ja. Das bedeutet in diesem Fall, erstens, unser Prophet ist ein Mensch. Und zweitens, was uns wichtig ist in diesem Hadith, dass selbst wenn ein Richter dir etwas zuspricht, ja, ein Urteil fällt, dass dir das und das gehört, und du weißt genau, es gehört dir nicht, steht es dir überhaupt nicht zu, das zu nehmen und zu sagen, der Richter hat es mir gegeben. Dadurch wird das Halal nicht Haram und dadurch wird das Haram niemals Halal. Na. Warum erwähnen wir das? Weil es durchaus sein kann, dass man in einem nicht-muslimischen Land lebt und dann die Gesetze anders verteilt werden, als Allah subhanahu wa ta'ala es vorgesehen hat. Ja. Und Allah droht denjenigen, die es nicht machen, und verspricht frohe Botschaft oder verkündet frohe Botschaft denjenigen, die sich daran halten. Er sagt, dies sind Allahs Grenzen, das heißt, darf man nicht überschreiten. Wenn nun Allah und seinen Gesandten gehorcht, den wird er in Gärten eingehen lassen. Und auch Allah subhanahu wa ta'ala kann man nicht gehorchen, indem man seinen Propheten zusammen zuwiderhandelt. Man kann nur beide gleichzeitig gehorchen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat An-Nisa ebenfalls, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ. Wer dem Gesandten gehorcht, der hat Allah gehorcht. Ja? Es ist unmöglich, das eine ohne dem anderen zu tun. Es geht nicht. Ja? Wer nun Allah und seinem Gesandten gehorcht, also beiden zusammen, den wird er in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Und das ist Allahs Gunst. Es ist nicht nur ein Garten, sondern Gärten. Für jeden einzelnen Menschen gibt es viele, viele Gärten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Paradiesbewohnern machen. Durch Alt von Bächen, wortwörtlich unterhalb derer Flüsse strömen und die Bäche, die im Paradies, die es im Paradies gibt. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns vier verschiedene Arten mitgeteilt in Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manche Bäche sind aus Honig, Honig schwimmt dort drin. Andere sind aus Milch und andere sind aus Wein, der eben nicht betäubt, und eben aus klarem Wasser sind dort die Flüsse. Und dies alles, Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns das als Vorgeschmack dessen, was im Paradies wirklich geben wird. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt in einem Hadith Qudsi, dass er seinen Dienern Dinge im Paradies bereitet hat, die noch nie ein Auge gesehen hat, von denen noch nie ein Ohr gehört hat und an die noch nie jemand gedacht hat. Ja, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auch zu den Paradiesbewohnern machen, liebe Geschwister. Und diese Belohnung, dafür, dass man Allah in seinem Gesandten gehört, und dazu gehört, dass man sich an die Erbgesetze hält, dass man dann ewig im Paradies bleiben wird, Alhamdulillah. Stellt euch vor, wir wüssten, dass man im Paradies nur eine bestimmte Zeit bleibt und dann müsste man wieder raus. Das wäre eine Katastrophe. Dann würde man doch niemals im Paradies zufrieden sein. Ja? Aber weil wir wissen, dass wir ewig daran bleiben, wird keiner im Paradies daran denken, ich habe meine Zeit verschwendet oder irgendetwas. Gibt es nicht, Alhamdulillah. Wie dem auch sei, der arabische Begriff, der im Koran hier steht, Khalidina fiha, ewig daran bleiben, eigentlich steht da wortwörtlich drin, sie bleiben darin. Sie bleiben darin. Ja? Und wir wissen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, oder im Arabischen oder in jeder Sprache, wenn man sagt, er wird darin bleiben, okay, dann kann es sein, er bleibt darin ewig oder er bleibt darin auf bestimmte Zeit. Kann beides sein. Es kann sein, er bleibt darin sehr, sehr lange. Ja? Aber hier für die Paradiesbewohner auf jeden Fall ist gemeint, dass sie da ewig drin bleiben und nicht wieder rausgehen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala in anderen Versen unmissverständlich zum Ausdruck gebracht hat, dass wir also auf jeden Fall ewig im Paradies bleiben. Also wenn 100 Jahre vorbei sind, geht's weiter. Wenn 1000 Jahre vorbei sind, geht's wieder weiter. Und wenn 1000 Jahre wieder vorbei sind, geht's wieder weiter. Und wenn 1 Million Jahre vorbei sind, bleiben wir immer noch im Paradies. Und wir bleiben ewig und immer da drin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns auch, das ist der großartige Erfolg. Nicht, dass man im Diesseits Geld bekommt oder einen bestimmten Beruf bekommt oder dass man eine bestimmte Frau heiratet oder dass man bestimmte Kinder kriegt. Nein, der großartige Erfolg ist es, vom Feuer gerettet zu werden, der in der nächsten Aya angesprochen wird. Dann, was ich auch sagen möchte, ist, dass in diesem Vers, in der Lesart von Ibn Amr und Abu Ja'far, heißt es eben, anstatt yudkhilhu jannatin tajri min tahti al-nahar, heißt es nudkhilhu jannatin tajri min tahti al-nahar. Das heißt, also übersetzt würden wir dann sagen im 13. Vers, dies sind Allahs Grenzen, wenn nun Allah in seinem Gesandten gehorcht, den werden wir in Gärten eingehen lassen durch Alt von Bächen. Allah subhanahu wa ta'ala spricht also in seinem Namen, in seinem majestätischen Plural, im Plural seiner Majestät, subhanahu wa ta'ala. Dann im 14. Vers, diejenigen, die sich nicht daran halten, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, wer sich aber Allah und seinem Gesandten widersetzt, und hier auch wieder bei zusammen, denn wenn sich Allah widersetzt, dann hat man sich auch dem Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam widersetzt, und umgekehrt, wenn man sich dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam widersetzt, hat man sich Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls widersetzt. Wer sich aber Allah und seinem Gesandten widersetzt und seine Grenzen überschreitet, den lässt er in ein Feuer eingehen, ewig darin zu bleiben, und für ihn gibt es schmachvolle Strafe. Zu den Grenzen gehört es auch, sich an die Erbgesetze zu halten. Deswegen sind sie ja genau danach erwähnt worden. Und hier sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er droht, dass man sich nicht an die Gesetze hält, die er hier erwähnt hat, das heißt, es eine große Sünde sein muss. Eine Kabira sein muss, wenn man sich nicht an die Erbgesetze hält, Allahs. Dann sagen wir aber gleichzeitig, dieser Vers, der 13. oder 14. ist allgemein gehalten. Das heißt grundsätzlich, wer sich hält an Allah subhanahu wa ta'ala, seinen Propheten, ihnen gehorcht, er wird ins Paradies eingehen. Das ist klar. Ja? Und die Erbgesetze sind ein Teil des Ganzen, aber nicht das Ganze. Und das Gleiche gilt für den nächsten Vers. Sollte jemand die Erbgesetze nicht umsetzen, dann obwohl er daran glaubt, dass die Erbgesetze umzusetzen sind und man sie umsetzen muss, ja, dann ist er immer noch ein Muslim, aber ein Frevler. Das ist der Glaube von Ahle Sunnah wal Jama'ah. Also auch wenn man absichtlich eine Sünde begeht, solange sie kein Kufr ist, ja, oder etwas, was die Gelehrten gesagt haben, aus dem Islam rauswirft, dann ist man immer noch ein Muslim, aber ein schwerer Sünder in diesem Fall, denn in diesem Fall, man würde natürlich dafür gezüchtigt werden und man würde dafür bei Allah subhanahu wa ta'ala gewaltig vielleicht bestraft werden, wie wir im Vers 14 gesehen haben. Und deswegen im Weiteren ist es eine große Sünde, das heißt, dann würde man dir deine Adala, deine Vertrauenswürdigkeit in den Aussagen also absprechen. Ja. Man würde dich nicht mehr als Zeugen einsetzen, weil du nicht mehr vertrauenswürdig bist. Na. Und auch diejenigen, die im 14. Vers, die ins Feuer eingehen, sie werden darin bleiben. Hier steht im Arabischen wieder nicht ewig, aber da steht nicht. Khalidina fiha, sie bleiben darin. Und die Frage ist, bleiben sie ewig darin oder nicht? Die Antwort ist ganz einfach. Wenn sie Kuffar gewesen sind, bleiben sie ewig darin. Und wenn sie keine Kuffar gewesen sind und dann Muslime gewesen sind, die Sünder sind, dann bleiben sie so lange in der Hölle, bis sie von ihren Sünden gereinigt sind und dann dürfen sie ins Paradies eingehen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns überhaupt nicht erstmal in die Nähe von der Hölle kommen lassen, geschweige dessen, dass wir in die Hölle eingehen müssen, bis auf abgesehen, dass jeder Mensch auf dem As-Sirat natürlich wandern muss, ja, und über die Hölle laufen muss. Aber möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor seiner Strafe bewahren. Also kein Muslim soll irgendwann mal Dua machen und sagen, oh Allah, Hauptsache ich komme irgendwie ins Paradies. Nein. Sondern jeder soll Dua machen und sagen, oh Allah, ich bitte dich um Al-Firdaus. Gleich die höchste Stelle im Paradies. Für ihn gibt es schmachvolle Strafe. Schmachvolle Strafe, also eine erniedrigende Strafe, kein Zweifel. Wenn du gesehen wirst von deinem, wenn du, ul'a'adhu billah, angenommen, du bist in der Hölle, möge Allah uns davor bewahren, und dein Vater und deine Mutter und alle anderen, die sind im Paradies, dann wie wird das eine Erniedrigung für dich sein? Und alle Leute, die du kennst, deine Freunde und deine Geschwister und deine Tanten und deine Kinder, alle sind im Jannah, wa alaikum salam, und du bist als Einziger in der Hölle, wie wird das für eine Erniedrigung für dich sein am jüngsten Tag? Oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen zur Rechenschaft zieht, und zu den ersten oder zu denjenigen, die zur Rechenschaft gezogen werden, gehören diejenigen, die zum Beispiel für Allah subhanahu wa ta'ala Koran gelesen haben und Koran gelehrt haben. Und dann fragt Allah subhanahu wa ta'ala sie, was hat er mit diesem Wissen angefangen, was Allah ihm gegeben hat, das Koran lesen können und lehren und so. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, dann sagte der Mensch als Antwort zu Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe den Koran gelesen und gelehrt, deinetwegen, oh Allah, deinetwegen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, stellt euch mal vor allen Menschen im Yom al-Qiyamah, sagt der Herr der Welten zu einem bestimmten Menschen, gehabt, du hast gelogen. Ja, was ist das für eine Bloßstellung? Also eine riesige Bloßstellung vor allen Menschen. Es gibt keine größere Bloßstellung als diese. Möge Allah uns davor bewahren. Deswegen, wie die Gelehrten sagen, man kann sich nicht gegenseitig mehr an eine Sache erinnern als an Ikhlas. Weil ohne Ikhlas, die Taten sind nichts wert. Ja. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er unsere Absichten so lenkt, dass wir es wirklich nur für ihn tun. Ja. Dann gucken wir den 15. Vers an. Und diejenigen von euren Frauen, die das Abscheuliche begehen, bringt 4 Zeugen von euch gegen sie. Wenn sie es bezeugen, dann haltet sie im Haus fest, bis der Tod sie abberuft oder Allah ihnen einen Ausweg schafft. Allah subhanahu wa ta'ala hat in diesem Vers angeordnet, dass die Frauen, das heißt die muslimischen Frauen, wenn sie etwas Abscheuliches begehen, also gemeint ist als Zina, ja, außerehelich verkehren, dann sollen 4 Zeugen gegen sie gerufen werden. Das heißt, es muss 4 Menschen geben, die gesehen haben, dass diese Frau Ehebruch oder Zina allgemein begangen. Weil wir wissen, liebe Geschwister, dass in manchen Übersetzungen steht bei Zina Ehebruch. Und das ist eine falsche Übersetzung. Wirklich falsch. Ja? Weil Zina ist der außereheliche Geschlechtsverkehr. Egal, ob man verheiratet ist, war oder niemals war. Das spielt gar keine Rolle. Ja? Und deswegen Surat al-Nur besonders. Könnt ihr sehen, ob jemand ein guter Übersetzer ist. Aber genau, Surat al-Nur, da kommt das Wort Zina oder Zani mehr als einmal vor. Und dann steht der Ehebrecher in vielen Übersetzungen. Das ist falsch. Das ist nicht der Ehebrecher. Das ist derjenige, der Zina begeht. Und gerade in Surat al-Nur geht es nämlich nicht um den Ehebrecher. Gerade in Surat al-Nur, da geht es um die Person, die eine Jungfrau ist, die noch nie verheiratet war. Darum geht es nicht. Na, wie dem auch sei, hier das Abscheuliche ist gemeint, Zina. Das heißt, wenn eine Frau das begeht, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala angeordnet, dass bevor sie bestraft wird, sollen es erstmal 4 Zeugen geben, die genau gesehen haben, dass dieser Akt stattgefunden hat, die es mit eigenen Augen im Detail genau gesehen haben. Und das sind vier muslimische Männer, die selbst natürlich vertrauenswürdig sind, dass nicht bekannt dafür sind, dass sie irgendeine große Sünde begangen haben, oder nicht bekannt dafür sind, dass sie auf einer kleinen Sünde beharren. Wenn sie es bezeugen, dann haltet sie im Haus fest, bis der Tod sie abberuft oder Allah ihnen einen Ausweg schafft. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat angeordnet, dass diese Frau, die so etwas tut, übrigens, das ist die offensichtliche Ansicht dieses Verses, offensichtliche Bedeutung dieses Verses. Das heißt, dass damit jede muslimische Frau gemeint ist. Warum muslimische Frau? Weil Allah sagt von euren Frauen. Nicht von den Frauen, sondern von euren Frauen. Dass damit gemeint sind alle muslimischen Frauen. Ja? Und weil manche sagen, die Verheirateten nur und so, wie dem auch sei, die offensichtliche Bedeutung des Verses schränkt nicht ein, das heißt, eure Frauen gemeint sind nur die Verheirateten oder die schon mal verheiratet gewesen sind. Das ist auch, manche Gelehrte sagen, also gemeint ist Al-Muhsanat. Manche Gelehrte sagen, gemeint mit Al-Nisa hier ist Al-Muhsanat. Al-Muhsanat sind diejenigen Frauen, die verheiratet gewesen sind oder verheiratet sind. Ihr wisst, wenn jemand Zina begeht, möge Allah uns davor bewahren, dann gibt es zwei Gruppen. Entweder er war verheiratet oder ist verheiratet, das ist die eine Gruppe. Und die zweite Gruppe ist jemand, der noch nie verheiratet gewesen ist, was begeht. Und jeder wird gemäß einem anderen Gesetz mit Überschneidung bestraft. Und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala angeordnet, dass die Frauen, die so etwas tun, man soll sie in den Häusern einsperren, bis der Tod sie abberuft. Das heißt, bis sie sterben. Oder Allah ihnen einen Ausweg schafft. Das heißt, ihnen Allah subhanahu wa ta'ala eine Möglichkeit gibt, dass sie dieses Haus wieder verlassen dürfen. Und dieser Ausweg, also, den hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns in der Sunna mitgeteilt, wie wir gleich sehen werden. Und deswegen ist dieser Vers also abrogiert. Dieser Vers abrogiert in dem Sinne, dass das, was Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers angeordnet hat, in Bezug auf, dass die Frau im Haus festgehalten werden muss, bis sie stirbt, dieser Teil ist abrogiert und galt, bis Allah ihnen einen Ausweg geschaffen hat. Und der Ausweg, den Allah ihn geschaffen hat, das hat der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam im Hadith mitgeteilt. Und zwar sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, eines Tages sagte er, khudhu anni, qad ja'ala Allahu lahunna sabila, al-bikru bil-bikri jaldu mi'ah, wa nafyu sana, wa thayyibu bil-thayyibi jaldu mi'ah, wa rajam. Der Hadith ist bei Sahih Muslim, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Nehmt von mir die neue Botschaft an. Anscheinend hat der Prophet eine Offenbarung bekommen. Ja? Allah hat ihnen schon einen Ausweg geschafft. Wenn zwei Jungfrauen zusammen verkehren, dann, also Zina begehen, wa'adhu billah, dann peitscht sie 100 Mal. Und sie müssen ein Jahr lang des Landes verwiesen werden. وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبُ. Aber wenn zwei Personen Zina begehen, die schon einmal verheiratet gewesen sind oder verheiratet sind, ja, dann müssen sie 100 Mal gepeitscht werden und anschließend gesteinigt werden. Und der Hadith ist bei Sahih Muslim. Deswegen, das ist also, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns erklärt hat, oder Allah ihnen einen Ausweg schafft. Das ist damit gemeint. Dieser Ausweg hat Allah ihnen geschaffen, durch die Steinigung. Dadurch sind sie dann von dem Haus befreit, wenn sie verheiratet gewesen sind oder waren, während dem Verkehr oder vorher schon mal verheiratet gewesen sind, oder wenn sie das nicht waren, dann werden sie 100 Mal eben dafür gepeitscht. Und dieses Gesetz galt, bis der Prophet das gesagt hat. Und jetzt lesen wir den 16. Vers. Und die beiden von euch, die es begehen, züchtigt sie. Wenn sie dann bereuen und sich bessern, so lasst von ihnen ab. Gewiss, Allah ist euer annehmend und barmherzig. Und hier ist offensichtlich gemeint, nach der Ansicht von Abdullah ibn Abbas, dass wenn also zwei Personen, ein Mann und eine Frau, das begehen, ja, Zina begehen, dann müssen sie gezüchtigt werden. Gezüchtigt werden heißt geschlagen werden, eine Überlieferung heißt es mit Schuhen geschlagen werden oder ähnliches. Hauptsache, dass sie spüren, was sie an Sünde begangen haben. Und auch, da gibt es mehr als eine Ansicht. Manche haben gesagt, es geht hier nur um die Abkar. Es geht also um die Frauen, die Jungfrauen sind. Ja? Aber die offensichtliche Ansicht ist die Ansicht von Abdullah bin Abbas. Und zwar sagte er, radiallahu anhu, ذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما. Der Hadith bei Abu Dawud al-Sahih. Das heißt, er sagt, also der Hadith ist Mawquf natürlich. Abdullah bin Abbas sagte, Allah hat erst die Frau erwähnt, dann hat er den Mann mit der Frau erwähnt. Ja? Das heißt, im 15. Vers geht es um die Frauen und im 16. Vers geht es um den Mann und die Frauen. Ja? Das heißt, Mann und Frau, beide werden gezüchtigt, ja? Aber die Frau, die wird dann zusätzlich im Haus noch festgehalten, bis sie, weil die Frau ist natürlich der Ursprung in dieser Hinsicht, der Hauptgrund für die Fitna. Denn wenn eine Frau zusagt bei solchen abscheulichen Taten, dann ist es meistens für die Frau viel leichter, den Mann zu verführen, als umgekehrt. Und deswegen ist es angebrachter, dass die Frau da strenger bestraft wird als der Mann. Na, wie dem auch sei, und selbst wenn dieses Gesetz noch gelten würde, würden wir es akzeptieren und wir würden danach handeln. Aber wenn dieses Gesetz abgegeben ist, dann dürfen wir natürlich nicht uns also mehr daran halten. Dann las Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma den 16. Vers und sagte, und die beiden von euch, damit wir wissen, dass dieser Vers auch abrogiert ist. Ja? Abdullah ibn Abbas las den 16. Vers. Er sagte, und die beiden von euch, die es begehen, also Zina, züchtigt sie. Wenn sie dann bereuen und sich bessern, so lasst von ihnen ab. Gewiss, Allah ist Reue annehmend und barmherzig. Er las diesen Vers und dann sagte er, dieser Vers ist abrogiert worden, Nusikha, ja, durch den Vers in Surat An-Nur, durch den Vers von Surat An-Nur, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, Az-Zaniyatu wa-Zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Sowohl die Frau, die Zina begeht, als auch den Mann, der Zina begeht, jeden von ihnen peitscht hundertmal. Ja. Und hier geht es um wen? Geht es um diejenigen, die nicht Muhsanat sind. Ja, und das ist vielleicht, wallahu ta'ala a'lam, ein Grund, warum manche Gelehrte gesagt haben, dass der 16. Vers sich auf die Personen bezieht, die Jungfrauen sind. Wallahu a'lam. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, die Annahme der Reue obliegt Allah nur für diejenigen, die in Unwissenheit Böses tun und hierauf bei Zeiten bereuen. Deren Reue nimmt Allah an und Allah ist allwissend und allweise. Nicht aber ist die Annahme der Reue für diejenigen, die böse Taten begehen, bis das, wenn sich bei einem von ihnen der Tod einstellt, er sagt, jetzt bereue ich, und auch nicht für diejenigen, die als Ungläubige sterben. Für jene haben wir schmerzhafte Strafe bereitet. Dieser Vers, liebe Geschwister, der 17. Vers, die Annahme der Reue obliegt nur Allah für diejenigen, die in Unwissenheit Böses tun. Darüber wurde vieles gesagt. Und das meiste, was ich gefunden habe, die Aussagen der Gelehrten, ist, dass im Grunde genommen sagen sie, weil die offensichtliche Bedeutung des Verses ist was? Die offensichtliche Bedeutung des Verses ist, wenn man aus Unwissenheit eine Sünde begeht und danach bereut, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt einem. Aber wenn man absichtlich eine Sünde begeht und danach bereut oder nicht bei Zeiten bereut, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt einem die Sünde nicht und nimmt die Tauba nicht an. Und viele Gelehrte haben gesagt, wenn nicht alle, dass mit Unwissenheit gemeint ist, Unwissenheit in Bezug auf das, was ihn erwartet. Das heißt, wenn er wirklich wüsste, was ihn an Sünde erwartet, würde er diese Sünde niemals tun. Das heißt, die sagen also, wenn ein Mensch wüsste, wie schlimm es ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala einmal nicht gehorcht, dann würden sie niemals diese Sünde begehen. Und deswegen sagen sie daraus folgend, dass jede Sünde, die ein Mensch tut, ist aus Unwissenheit. In dem Bezug auf diesen Vers sagen sie, jeder Vers, den man tut, jede Sünde, die man tut, ist aus Jahala, aus Unwissenheit. Das heißt, es ist Unwissenheit vor der Strafe und was einem erwartet. Das heißt, was heißt aus Unwissenheit in diesem Fall tun? Das heißt, indem man es nicht absichtlich getan hat oder darauf beharrend oder dass einem egal ist, was man tut. viele Menschen, sie machen eine Sünde oder begehen eine Sünde nach und nach und beharren darauf und bereuen nicht. Allah sagt hier, und hierauf bei Zeiten bereuen, das heißt schnell danach bereuen. Nach einer Ansicht heißt es vor dem Tod noch bereuen. Und die andere Ansicht ist, dass man bereut, gleich nachdem die Sünde begangen hat. Gleich nachdem die Sünde begangen hat. Und diese Sache tun viele Menschen nicht. Und das ist ein Problem. Weil wenn man beharrt auf eine Sünde und sie immer wieder nach und nach tut, dann wir alle wissen, wenn man eine Sünde zum ersten Mal begangen hat, dann fühlt man, dass es eine Katastrophe ist. Fühlt man, es tut einem im Herzen weh, wie hätte man das machen können, so einfach. Aber wenn man sich gewöhnt an eine bestimmte Sünde, so dass man nicht mehr merkt, dass es eine Sünde ist, dann schmerzt das Herz auch nicht mehr von der Sünde. Und dann wird auch diese Sünde für einen Menschen zu einer Eigenschaft von ihm. Das heißt, das Herz wird, gewöhnt sich an diese Sünde. Und dann ist es meistens so, wie es heißt im Tafsir, zum Beispiel bei Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, dann ist es meistens so, dass man von Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr den Erfolg verliehen bekommt, Tauba zu machen. Und diese Sache ist eine Sache, die kann man, wenn man seine beiden Augen öffnet, deutlich sehen bei den Menschen. Es gibt so viele Menschen, die bestimmte Sünde begehen, und wenn man sich darauf hinweist, sagen sie, ich mache das inshallah später oder irgendetwas. In Wirklichkeit, die Katastrophe ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm nicht den Erfolg verleiht, kein Tawfiq gibt, dass sie die Sünde endlich unterlässt. Ja? Und er macht weiter und weiter und weiter und weiter und empfindet nicht mehr diese Sünde als so schlimm und beharrt darauf. Ja? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass unsere Herzen lebendig macht. Sodass wir immer, wenn wir etwas Schlechtes tun, unsere Herzen erschüttert werden. Unsere Herzen erschüttert werden. Man stellt euch vor, das ist auch ein riesiger Vorteil davon, wenn man aus den Büchern der rechtschaffenden Vorfahren liest. Wenn man in den Büchern der rechtschaffenden Vorfahren liest, und zum Beispiel in der Geschichte von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu liest, dass er eines Tages den Vers gehört hat, aus Surat al-Tur, hörte er den Vers, dieser Vers kommt nicht gleich am Anfang, er hatte den ersten Vers, zweiten Vers drin und so weiter, und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala irgendwann, inna azaba rabbika lawaqi', wahrlich, die Strafe deines Herrn wird auf jeden Fall eintreffen. Dann ist er umgefallen und man musste ihn mehrere Tage zu Hause behandeln, aus Angst, ist auf die Knie gefallen und konnte nicht mehr stehen, ja? Weil dieser Vers bedeutet, dass diese Androhungen, die Allah gemacht hat, ihr wisst, eine Androhung, wenn Allah will, kann er einem verzeihen. Ja? Wenn Allah will, es könnte ja sein, dass niemand theoretisch könnte es sein, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ein Gesetz verordnet und droht, wer diesem Gesetz nicht Folge leistet, dem passiert das und das und das. Könnte sein, dass niemand gibt, der sich an das Gesetz nicht hält. Aber durch diesen Vers wissen wir, dass die Strafe Yawm al-Qiyamah wird wirklich eintreffen. Das heißt, es wird auf jeden Fall Menschen geben, die solche Sünden begangen haben. Und wenn es auf jeden Fall Menschen gibt, die solche Sünden begangen haben, welche Garantie hast du, welche Sicherheit hast du von Allah subhanahu wa ta'ala, dass du nicht zu diesen Menschen gehörst, die bestraft werden? Weil es gibt auf jeden Fall welche, die bestraft werden. Ja. Möge Allah uns davor bewahren. Das ist ein Beispiel aus, wie die Herzen lebendig sind. Andere Herzen, mashallah, wenn sie den Koran lesen, weinen sie. Nicht, weil sie die Stimme schön finden oder weil sie sich daran erinnern, wie sie in Makkah waren und Hajj gemacht haben, sondern weil sie die Bedeutungen verinnerlichen, die Allah ihnen offenbart hat und sich versuchen, an dem Koran zu messen. Das heißt, sie gucken, ob diese Eigenschaften der Gläubigen, die Allah im Koran erwähnt hat, stimmen sie auf mich ein, überein, stimmen sie mit mir überein, oder stimmen eher die Eigenschaften der Heuchler mit mir überein, oder stimmen eher die Eigenschaften der Frevler auf mich überein, oder was? Ja? Dieser Maßstab, dieser Koran ist ein gewaltiger Maßstab, an dem wir uns selbst messen können, alhamdulillah. Und Allah subhanahu wa ta'ala kennt die Absichten. Ja. Liebe Geschwister, also lesen wir weiter. Also das, was ich vorhin gesagt habe, übrigens über Ibn Abbas, radiallahu anhumma, ja, das habe ich ja zu Ende gesagt, gut. Auf jeden Fall, das bei Abu Dawud, habe ich gesagt, in der Hadith ist sahih. So wissen wir, dass diese beiden Verse abrogiert worden sind, annulliert worden sind. Das heißt, die Gesetze, die da drin stehen, gelten nicht mehr, außer teilweise. Das heißt, aus dem 15. Vers gilt mit Sicherheit der Vers, dass man vier Zeugen braucht. Und aus dem 16. Vers gilt immer noch, dass man gezüchtigt wird. Ja? Und ob man gepeitscht werden muss mit Steinigung und ob man mit für denjenigen, der Muhsan war oder Thayyib, oder ob man des Landes verwiesen werden muss mit der Peitschung für jemanden, der eine Jungfrau gewesen wird, das sind Sachen, machen wir Klammer auf Klammer zu und überlassen wir es dem Kapitel Al-Fiqh, wenn man Al-Fiqh behandelt. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala sagte dann im 17. Vers, noch einmal lesen wir, die Annahme der Reue, At-Tauba, obliegt, das heißt, ist Pflicht für Allah. Allah hat sich selbst zur Pflicht gemacht, Alhamdulillah. Nur für diejenigen, die in Unwissenheit Böses tun und hierauf bei Zeiten bereuen. Deren Reue nimmt Allah an. Und Allah ist allwissend und allweise. Dann sagt er im nächsten Vers, nochmal, ganz salopp ausgedrückt, jeder Mensch, der eine Sünde begeht, ist ein Jahil. Weil Jahil, das Wort kennt jeder, und meistens wird es als Beleidigung verwendet, ja? Aber Jahil heißt eigentlich nur unwissend. Das heißt, jemand, der eine Sünde begeht, ist eigentlich Jahil. Weil wenn er wüsste, Allahs Gewaltigkeit und Allahs Strafe kennen würde, würde er die Sünde nicht begehen. Das ist klar. Ja. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nicht aber ist die Annahme der Reue für diejenigen, die böse Taten begehen, bis das, wenn sie bei einem von euch der Tod einstellt, er sagt, jetzt bereue ich. Und auch nicht für diejenigen, die als Ungläubige sterben. Für jene haben wir schmerzhafte Strafe bereitet. Wir haben also zwei verschiedene Arten von Menschen. Die einen Arten von Menschen, sie begehen eine Sünde, aber aus Versehen oder in Unwissenheit, wie wir gesagt haben, die offensichtliche Bedeutung ist aus Versehen, aber das heißt unabsichtlich. Und die zweite Bedeutung ist, wie wir gesagt haben, sie begehen zwar eine Sünde, möge Allah ihnen vergeben, aber danach gleich bereuen sie und wenden sich Allah reuevoll zu und bitten ihn um Vergebung. Die zweiten Menschen sind diejenigen, das zweite Extrem, sind diejenigen Menschen, die böse Taten tun, und gemeint ist böse Taten, alle Taten, die nicht zum Kufr führen, As-Sayyi'at. Warum? Oder As-Su, weil Allah subhanahu wa ta'ala am Ende des Verses uns gesagt hat, dass die Ungläubigen, also für die gibt es keine Taube, überhaupt keine. Nicht aber ist die Annahme der Reue für diejenigen, die böse Taten begehen, das heißt Taten weniger als der Kufr, bis das, wenn sie bei einem von ihnen der Tod sich einstellt. Das heißt, wenn sie merken, sie sterben gerade. Wenn sie merken, dass sie gerade sterben. Wie zum Beispiel, wie Pharaon. Ja? Als Pharaon am Ertrinken war und wusste, dass er jetzt sterben wird, sagte er, die Shahada. Ja? Sagte er die Shahada und wollte dadurch in den Islam eintreten, der Pharao von Moses. Aber diese Tauba bringt gar nichts. Und warum bringt sie nichts? Weil sie ist eine Tauba unter Zwang. Man ist gezwungen worden, diese Taube zu tun. Und genauso wie du für eine schlechte Tat nicht zur Rechenschaft gezogen wirst, wenn du gezwungen wirst, es zu tun, angenommen, man zwingt dich, eine bestimmte Sünde zu tun. Man zwingt dich, ja. Und du hast keine Wahl. Allah subhanahu wa ta'ala zieht dich dafür nicht zur Rechenschaft. Und das Gleiche, wenn du gezwungen wirst, etwas Gutes zu tun, in diesem Fall, dann brauchst du dich nicht, brauchst du keine Belohnung erhoffen, weil du musst es ja tun, ja. Wie dem auch sei, aber in diesem Fall, nimmt Allah subhanahu wa ta'ala einen wie Tauba nicht an. Und die Tauba bei Pharaon war was? Dass er in den Islam eingetreten ist. Deswegen wissen wir, das Annehmen des Islam ist die größte Tauba überhaupt. Das Annehmen des Islam ist die größte Tauba überhaupt. Man wendet sich Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen zu. Sein ganzes Leben, seine ganze Einstellung. Ja, dann, wenn man dann also kurz vorm Tod sagt, jetzt Gott, ich bereue alles, was ich getan habe, obwohl man, ich meine, der Sinn der Tauba ist doch gerade, liebe Geschwister, dass man vorhat, ab jetzt alles besser zu machen als vorher. Ja? Und wenn man am Sterben ist, hat man gar nicht mehr die Möglichkeit. Aber was ist der Sinn? Das heißt, dann ist diese Reue, dann ist es nur eine zusätzliche Strafe für den Menschen selbst, weil es wird ihm nicht helfen können. Ja? Das sind die ersten Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala ihnen ihre Tauba nicht annimmt. Und wenn sie Muslime gewesen sind, Allah subhanahu wa ta'ala zieht sie zur Rechenschaft, bis er sieht, dass er sie ausreichend zur Rechenschaft gezogen hat. Und danach lässt er sie ins Paradies eingehen. Aber was ist mit den anderen? Diejenigen, die als Kuffar gestorben sind, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt ihre Taube auch nicht an und sie bleiben ewig in der Hölle, wie wir in mehreren Versen mitbekommen haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und für diese Menschen, offensichtlich gemeint für die Ungläubigen, und Wallahu a'lam kann sich auch beziehen auf die Menschen vorher, Allah, was auf dich bedeutet, weil sie gleiche Vers ist, dann für die hat Allah subhanahu wa ta'ala schmerzhafte Strafe bereitet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dieser schmerzhaften Strafe bewahren. Ja. Liebe Geschwister, im 19. Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala ein neues Gesetz. O, die ihr glaubt, es ist euch nicht erlaubt, wieder Frauen wider ihren Willen zu erben. Das heißt, ihr dürft nicht Frauen erben, ganz normal erben, wie man Geld erbt oder ein Haus erbt oder ein Grundstück erbt, gegen den Willen der Frau. Man darf nicht eine Frau erben gegen den Willen der Frau. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu arda. Und wir sehen im Tafsir öfter, ne, wir hören Abdullah ibn Abbas sehr oft, ja, weil er ist derjenige, für den Allah subhanahu, für den der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gemacht hat, dass er den Koran richtig auslegen kann. Ja. Er sagte, faqihu fiddin, das heißt, also lass ihm die Religion verstehen oder im Fiqh bewandert sein. Uallimhu ta'wil, und lehre ihm auch die Auslegung. Das heißt, genau die Auslegung des Koran. Und deswegen, Abdullah ibn Abbas sagte, radiallahu anhu, kana idha mata ar-rajulu kana awliya'uhu ahaqqu bi imra'atihi in sha'a ba'duhum tazawwajaha wa in sha'a زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها وأهلها فنزلت. Er sagte radiallahu an, in der Jahiliya, wenn jemand gestorben ist, dann hatten die Erben oder die nächsten Verwandten um den Toten das erste Anrecht auf diese Frau. Das heißt, sie hatten als erstes Anrecht darauf, diese Frau zu bekommen. Und das heißt, wenn jemand wollte, hat er sie dann einfach geheiratet. Auch wenn sie nicht wollte. Und wenn sie wollten, konnten sie auch über sie bestimmen und haben sie verheiratet. Jemandem anderes zur Frau gegeben. Und wenn sie wollten, konnten sie einfach behalten. Und das war's. Das heißt, sie hatten am meisten Anrecht, sagt er, warum ahakku biha, sie hatten am meisten Anrecht auf sie, noch mehr als ihre eigene Familie. Die Familie der Frau, sie hatte weniger zu sagen über sie, zum Beispiel ihr Vater. Normalerweise der nächste Wali ist ihr Vater. Er hatte weniger zu sagen als die Erben oder Angehörigen des verstorbenen Mannes. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers herabgesandt, um diese Regelung aus der Jahiliyya, diese ungerechte Regelung, zu abrogieren und auszulöschen und für alle Ewigkeit zu vergraben, weil sie eine Ungerechtigkeit ist aus der Jahiliyya. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, o, die ihr glaubt, es ist euch nicht erlaubt, Frauen gegen ihren Willen zu erben. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und drangsaliert sie nicht, um ihnen einen Teil von dem, was ihr ihnen gegeben habt, zu nehmen. Und drangsaliert sie nicht, um ihnen einen Teil von dem, was ihr ihnen gegeben habt, zu nehmen. Außer sie begehen etwas klar Abscheuliches. Das heißt, man darf nicht eine Frau schlecht behandeln, das ist Nummer 1. Nummer 2, schon gar nicht schlecht behandeln, damit sie ihren Mahr hergibt. Wir wissen, dass eine Frau hat auch das Recht im Islam, die Scheidung zu beantragen, wenn sie es zu Recht tut. Okay? Nur wir nennen das im Islam dann nicht Talaq, weil das ist das, was der Mann dann, das ist in der Hand des Mannes, sondern wenn eine Frau sich trennen möchte von ihrem Ehemann, dann nennt man das Khul'a, wie wir wissen. Und Khul'a, also Kha, Lam, Ein, vielleicht nicht so einfach auszusprechen, aber Khul'a, ja, dieser Khul'a, wenn die Frau dann bereit ist, ihren Mahar, den sie bekommen hat von ihrem Ehemann, dem Ehemann zurückzugeben, dann hat sie das Recht, sich von dem Mann zu trennen. Ja? Wenn sie einen Grund hat, der islamisch gerechtfertigt ist. Ja? Und wenn es derjenige Grund ist, dass sie den Mann einfach nicht ausstehen kann. Sie hält es nicht mehr mit ihm zusammen aus. Schlechter Charakter zum Beispiel. Oder sie vertragen sich einfach nicht. Ja? Dann wird keine Frau gezwungen, bei ihrem Mann zu bleiben. Aber umgekehrt natürlich sagen wir gleichzeitig aufpassen bei diesem Gesetz, weil wenn eine Frau die Scheidung verlangt von ihrem Mann, zu Unrecht. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mir gedroht und gesagt, dann wird sie nicht einmal den Geruch des Paradieses zu spüren bekommen oder zu riechen bekommen. Ja? Deswegen, dieses Gesetz ist eine Erleichterung für die Frauen. Und wenn man sieht, das ist ein totaler Kontrast zu dem, was in der Jahiliya gewesen ist. Auf jeden Fall darf man nicht, jetzt könnte einer auf die Idee kommen und sagen, ich hätte gerne meinen Mahar, behalte ich gerne, und gleichzeitig will ich die Frau loswerden. Was mache ich? Dann behandle ich sie so schlecht, bis sie sagt, ich will dich nicht mehr haben, bitte nimm deinen Mahar, Hauptsache du lässt mich gehen. Hauptsache du lässt mich gehen. Und die Sache ist haram. Die Sache ist haram. Und auch diese Person, die sowas macht, erstens ist sie ein Sünder. Und zweitens, wenn sie diesen Macher nehmen würde, würde sie auch Verbotenes in seinem Bauch schlingen. Ja? Also dieser Ausweg, weil es gibt keinen, also Spielen mit den Gesetzen Allahs. Diese Al-Khul'a ist eine, oder Talaq ist eine Lösung von Problemen. Und nicht damit du es ausnutzt und jemanden reinlegst dadurch, ja. Ja. Aber Allah subhanahu wa ta'ala macht eine Ausnahme. Er sagt, außer sie begehen etwas klar Abscheuliches. Außer sie begehen etwas klar Abscheuliches. Wenn die Frau also etwas tut, wie zum Beispiel U'adhib al-Azzina, dann ist es das Recht des Mannes, die Frau zu drangsalieren. Das heißt, sie einzuengen in ihrem Leben, einzuengen, einzuschränken, dass sie nicht raus darf, dass man sie nicht so behandelt, wie eine muslimische Frau eigentlich behandelt werden sollte. Ja? Und nichts Zusätzliches gibt, was ihr zusteht. Ja? Bis sie es nicht mehr aushält und dann sagt, ich gehe freiwillig weg und gebe dir den Mahar zurück. In diesem Fall hat Allah subhanahu wa ta'ala es erlaubt, dass man die Frau so behandelt, dass sie sich selbst dann einfach den Mahar freiwillig hergibt, Hauptsache, dass sie vom Mann weggeht. Ja? So, das ist in dem Fall, wenn sie schon Zina gemacht hat. Zum Beispiel, in diesem Fall. Wenn muss man auch diese Zeuge holen, Beispiel, dass die... Nein, bei Ehemann und Ehefrau, ja, braucht man keine Zeugen, vier Zeugen holen. Ja? Aber um die Frau loszuwerden, okay? Das reicht die Zeugnis des Mannes alleine aus. Aber um das Gesetz anzuwenden, das heißt, das Gesetz von Steinigung oder Peitschen, dafür braucht man Zeugen, auf jeden Fall. Ja? Aber nur um seine Frau loszuwerden und damit der Richter sagt, ja, ihr könnt getrennt werden und der Mann hat Recht und weiß nicht was, braucht man keine, der Mann hat Recht, und nur um seine Frau loszuwerden, wenn man als Mann die Sinna gesehen hat, mit eigenen Augen, dann hat man schon das Recht, sich von dieser Frau zu trennen. Und dann hat man ja Mula'ana. Darüber redet man auch im Fiqh, inshallah, im Kapitel über die Strafgesetze. Ja? Da wird das ausführlich behandelt, inshallah. Also, und drangsaliert sie nicht, um ihnen einen Teil von dem, was ihr ihnen gegeben habt, also Al-Mahar, zu nehmen. Außer sie begehen etwas klar Abscheuliches. Ja? Also ab nun kann eine Frau, wenn ihr Ehemann gestorben ist, dann beginnt die Idda, das heißt die Phase, in der sie trauert um ihren Mann und in der sie im Haus des Mannes bleiben muss. Und zwar, wie lange geht diese Zeit? 4 Monate und 10 Tage. Ja? Diese Idda-Zeit beginnt und sobald die Idda-Zeit vorbei ist, darf die Frau selbst entscheiden, wo sie leben möchte, ja? Und sie darf auch entscheiden, wen sie heiraten möchte. Ganz normal, also wie jede andere Frau auch. Ja? Und kann nicht also gezwungen werden, jemand Bestimmtes zu heiraten. Und geht in rechtlicher Weise mit ihnen um, also nicht ungerecht behandeln. Und Alhamdulillah, dieser Ausdruck, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Al-Urf ist das, was allgemein normal ist, unter den Muslimen. Ja? Und so, Alhamdulillah, gibt es mehrere Gesetze im Islam, wo nicht klar geschrieben steht, du musst so und so deinen Nachbar behandeln, das machen, und du musst so und so deinen Vater genau behandeln, das gibt es Alhamdulillah nicht. Sondern es ist abhängig von der Zeit, wo du lebst und abhängig von der Gesellschaft, in der du bist. Ja? Manche Gesellschaften, es reicht aus, wenn du deinen Eltern einmal die Woche besuchst, und manche Gesellschaften ist es verpönt, wenn du nur einmal machst, sondern musst jeden zweiten Tag machen. Diese Gesetze, Alhamdulillah, sind variabel. Warum sind sie variabel und kann man gemäß der Zeit und dem Ort anpassen? Weil Allah subhanahu wa ta'ala es nicht näher definiert hat, sondern im Gegenteil, weil er gesagt hat, bil ma'ruf, gemäß dem, was Gewohnheit ist bei den Menschen, bei den Muslimen. Ja. Also gehen wir mit ihnen in rechtlicher Weise um. Wir gehen nicht mit ihnen schroff um, mit den Frauen. Wir behandeln sie nicht ungerecht. Und wir geben ihnen Essen, wir geben ihnen Kleidung. Niemand ist perfekt. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie euch zuwider sind, so ist euch vielleicht etwas zuwider, während Allah viel Gutes in es hineingelegt. Und über diese Aussage kann man sehr, sehr lang sprechen. Diese Aussage ist eine Erinnerung für all diejenigen, die in Erwägung ziehen, sich von ihren Frauen zu trennen. Nämlich, dass man, ein sehr schöner Grundsatz in diesem Vers, dass man abwägt, wenn man gute Sachen, schlechte Sachen einem Menschen sieht, dass man nicht diese eine schlechte Sache, die man sieht, die gegenüber den anderen Guten alle überwiegen lässt. Stellt euch mal vor, Allah subhanahu wa ta'ala würde uns so behandeln, Yawm al-Qiyamah. Eine schlechte Tat, die wir haben, lässt er überwiegen gegen die guten Taten. Wir würden sagen, das ist ungerecht. Sofort. Und genauso wie du nicht möchtest, so schlecht behandelt zu werden, ungerecht, warum behandelst du dann jemand anderes ungerecht? Und wir wissen, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit der Waage der Gerechtigkeit, mit der absoluten Gerechtigkeit wägen würde, ja, dann würden wir alle verlieren. Würden wir alle verlieren. Weil, wie wir gesagt haben, die Gunsterweisungen Allahs, wenn sie nur eine einzige in eine Waagschale gelegt würde, niemals könnte sie leichter wiegen als unsere guten Taten, die wir getan haben. Eine einzige Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala wiegt schwerer als alle guten Taten, die wir getan haben. Ja? Deswegen, genauso wie du nicht möchtest, so dass man mit dir so richtet, richte schon gar nicht andere Muslime und schon gar nicht deine eigene Frau damit. Ja? Wenn ihr euch etwas zuwider ist, irgendeine Charaktereigenschaft, so gibt es viel andere gute Sachen in ihr. Und deswegen soll man geduldig sein und das Gute sehen. Und denn durch die Geduld kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wie die Tafsir-Gelehrten gesagt haben, kann es sein, erstens Allah subhanahu wa ta'ala bringt die Frau dazu, diese schlechte Charaktereigenschaften loszuwerden. Und die Geduld ist wahrscheinlich eine der stärksten Waffen überhaupt. Und die zweite Sache ist, vielleicht bekommt man von ihr ein Kind, das rechtschaffen ist. Und ein rechtschaffenes Kind ist unbezahlbar. Ja? Und natürlich wiegt es viel mehr als das, was man bekommen hätte, wenn man die Frau losgeworden wäre. Was zum Beispiel nach dem Zahnschein gesetzt, wenn Kind hat und dann trotzdem hat sie begonnen, diese Tat, und dann kann man sie dann verlassen, oder wie ist das? Ach, genauso, ach, ob sie Kind hat oder nicht. Aber Kind hat, ändert nichts. Das ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, ob sie ein Kind hat oder nicht Kind hat, ändert nichts an der Sache, dass wir genau das Gesetz, was wir haben, anwenden. Nur, wir wissen, wenn zum Beispiel ein Mann zu einem Gelehrten geht, okay, und der Mann sagt zu dem Gelehrten, Sheikh, ich habe Probleme mit meiner Frau und so weiter und so fort. Und schildert sein Problem. Und es kommt eine andere Person und sagt, oh Sheikh, ich habe ein Problem mit meiner Frau und ich habe mit dir 5 Kinder. Okay, dann automatisch der Gelehrte wird anders urteilen in Bezug auf den ersten Fall und den zweiten Fall. Erstens kommt darauf an, wie schlimm natürlich die Probleme sind, das ist klar. Ja? Aber auch im zweiten Fall berücksichtigt der Gelehrte, wenn er sich auskennt, inshallah, wie schlimm es wäre, wenn er die Frau verlässt. Weil wir haben ja erst heute, hat der Khatib geredet darüber, dass wenn man das Gute gebietet, jemandem etwas Gutes befiehlt oder jemandem etwas Schlechtes verbietet, da muss man darauf achten, sogar bei diesen Sachen, muss man darauf achten, dass wenn ich dir sage, du musst das und das tun, ja, dass deine Reaktion nicht so schlimm ist, dass es besser wäre, wenn ich nichts gesagt hätte. Ja. Und das gilt für Pflichten. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, der macht eine Pflicht nicht, unterlässt eine Pflicht, ja, und ich wüsste, wenn ich ihm sage, mach diese Pflicht, seine Reaktion ist schlimmer, als wenn ich es nicht gesagt hätte, dann darf ich das nicht machen. Wie ist es dann mit Sachen, wo es überhaupt keine Pflicht ist? Ja? Weil bei Scheidung und so, natürlich gibt es Situationen, wo es Pflicht ist, und es gibt Situationen, wo es keine Pflicht ist. Aber die meisten Fälle in Schala sind keine Pflicht. Okay? Zumindest was passiert, was unter den Menschen passiert. Deswegen, der Gelehrte wird entsprechend der Situation entscheiden. Und wenn jemand Kinder hat, dann der Gelehrte wird anders entscheiden, als wenn wenn jemand zum Beispiel einen schwachen Charakter hat als Mann. Dann wird der Gelehrte eher sagen, ja, dann versuch halt geduldig mit deiner Frau zu sein. Wenn er merkt zum Beispiel, die Frau ist viel stärker als er, charakterlich, und hat das Sagen zu Hause, und sie verdient das Brot, meinetwegen, dann wird er eher ihm nicht raten, wegzugehen, ja. Aber wenn er zum Beispiel, er das Sagen hat, und er stark ist, und die Frau ist, die wirklich ungerecht ist, und weiter und so fort, und er kann ohne ihr wunderbar auskommen, hat sowieso kein Kind von ihr, dann wird er sagen, was hätte ich noch an ihr, ja. Deswegen, die Sache ist situationsbezogen. Aber machen wir weiter. Dann mit sich selber entscheiden, ob der weiterleben kann mit sie oder nicht. Zum Beispiel, wenn sie weggegangen ist oder so. Die letzte Entscheidung liegt bei ihm. Aber warum geht er zu einem Sheikh? Weil der Sheikh geht ihm Ratschläge. Ja. Und geht in rechtlicher Weise mit ihnen um, wenn sie euch etwas, wenn sie euch zuwider sind, so ist euch vielleicht etwas zuwider, während Allah viel Gutes hineingelegt hat. Und Allah sagte weiterhin, Und wenn ihr eine Gattin anstelle einer anderen austauschen wollt und ihr der einen von ihnen einen Qintar gegeben habt, dann nehmt nichts davon zurück. Wollt ihr es etwa durch Verleumdung und deutliche Sünde zurücknehmen? Also, Alhamdulillah, die Tür vom Talaq, die gibt es. Wenn man sich nicht versteht und auch und das Schlechte wirklich überwiegt bei der Frau, ja, dann hat man die Möglichkeit zum Talaq. Und in manchen Situationen ist es sogar, wie ich gesagt habe, Talaq kann sein, es ist Pflicht. Kann sein, es ist Mustahab. Kann sein, es ist Mubah. Kann sein, es ist Makruh. Und kann sein, es ist Haram. Ja? All diese Fälle treffen auf den Talaq zu, wie auf andere Handlungen. Und manchmal kann es sein, dass man einfach sich von seiner Frau lieber trennen soll. Und man möchte lieber eine andere Frau heiraten. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn ihr eine Gattin anstelle einer anderen austauschen wollt, und ihr der einen von ihnen einen Qintar gegeben habt, dann nehmt nichts davon zurück. Das heißt, wenn ihr einen von ihnen einen Qintar, ist einfach eine riesige Menge von als Mahar, viel Geld, viel Vermögen. Wenn du einer Frau viel Mahar gegeben hast und du trennst dich von ihr, darfst du nichts von ihr zurückverlangen. Darfst du nichts von ihr zurückverlangen. Wie das ausführlich, aber noch ausführlich in die Bücher über Al-Fiqh dargelegt wird. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wollt ihr es etwa durch Verleumdung und deutliche Sünde zurücknehmen? Ja? Übrigens, in Bezug auf diesen Vers gibt es eine Geschichte über Umar ibn Khattab, falls jemand darüber irgendwie stolpert. Ich habe nirgends gesehen, dass sie authentisch ist. Also, wallahu a'lam. Diese Geschichte. Eine Frau, ja. Also, wenn jemand sie findet, und finden sollte die Geschichte, okay, dann kann ich erwähnen. Und zwar gibt es eine Geschichte, wo Umar Khattab auf dem Minbar ist, und dann verbietet er den Leuten, dass sie den Mahar zu hoch machen sollen. Zu viel Morgengabe verlangen, ja, als für die Frau. Und dann sagte eine Frau ihm antworten, hast du nicht gelesen, dass Allah im Koran gesagt hat, hat sie eben diesen Vers gelesen. Und da erwähnt Allah ein Qintar, das heißt, wenn ihr eine Frau sogar ein Qintar gegeben hat. Und die offensichtliche Bedeutung ist, dass es erlaubt ist. Und dann sagte, hat Umar dann zugegeben, dass er Unrecht hatte und die Frau Recht hatte. Ja? Davon abgesehen, die Geschichte kann sein, kann sie stimmen, kann nicht stimmen. Ich habe nur gesagt, also ich habe sie nirgends authentisch gefunden. Wallahu ta'ala a'lam. Die Geschichte ist bei Abdul Razzaq in seinem Musannaf und bei Al-Bayhaqi in seinen Sunan, falls jemand sie nachschlagen möchte. Dann nehmt nichts davon zurück. Wollt ihr es etwa durch Verleumdung und deutliche Sünde zurücknehmen? Das heißt, Verleumdung steht auch hier zu Unrecht. Ja, das ist Haram, die Sünde zurück. Warum ist es Haram, vom Mahr etwas zurückzuverlangen? Weil Allah sagt im 21. Vers, der letzte Vers für heute, wie könnt ihr es zurücknehmen, wo ihr doch zueinander eingegangen seid und sie mit euch ein festes Abkommen getroffen haben? Das feste Abkommen ist der Aqd al-Nikah, und das heißt der Heiratsvertrag. Und man bekommt den Mahar, die Frau bekommt den Mahar als Gegenleistung dafür, dass sie sich dem Mann hingibt. Und sobald also der Verkehr stattgefunden hat, nach manchen Gelehrten die Khalwa, auch diese Details lassen wir dem Fiqh-Unterricht, steht der Frau der Mahar zu. Ja? Das heißt, wenn spätestens der Geschlechtsverkehr stattgefunden hat zwischen dem Ehemann und der Ehefrau, dann steht der Frau der volle Mahar zu und er darf nichts davon zurückverlangen. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.